Tag und Nacht, dort wo irgendwas beginnt, weil sie jung sind. Sie sind überall, wo man nach Sternen greift, wo man Ungeduld erkennt, wo man Fesseln sprengt. Leben drängt.